1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Mittwochnacht, offene Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der oder die kann sehr gerne anrufen. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen für die jetzige Sendung. Und begrüße als erste Anruferin sehr herzlich die Lili. Lili ist, wie alt ist sie? 23, hallo. Morgen. Morgen. Ja, ich habe ein Thema, das meine Mutter betrifft. Ja. Deswegen rufe ich an. Ja. Sie hat das Korsakow-Syndrom. Was ist das? Das ist eine Krankheit, die bei ihr in ihrem Falle durch chronischen Alkoholmissbrauch entstanden ist. Mhm. Quasi ein Vitaminmangel, der sich darin äußert, dass bei ihr ist das Kleinhirn geschädigt, was bedeutet, dass das Kurzzeitgedächtnis geschädigt ist. Mhm. Die letzten 5 Jahre sind entweder völlig weg oder werden wild durcheinander gewürfelt. Ja, und so, wenn man sich mit ihr unterhält, dann kann sie... Also sie weiß auch nicht, was du ihr vor einer Stunde erzählt hast. Nein, das weiß sie nicht. Sie kann maximal 3 Minuten einem Gespräch folgen und da muss man von vorne anfangen. Ach du. Ja. Aber sie kann sich an ganz früher schon erinnern. An ganz früher schon. Das schon. Also, ihre Kindheit und... Ja, weißt du, hat diese Krankheit sich ausschließlich in diesem Symptom, das du gerade beschrieben hast, oder gibt es noch weitere? Also das Korsakow-Syndrom, das sind halt diese Symptome mit dem Kurzzeitgedächtnis oder allgemein mit dem Gedächtnis. Und bei ihr kommt jetzt noch eine Nervenschädigung dazu, das nennt sich toxische Polyneuropathie, halt durch das Nervengift Alkohol. Ja, also wie alt ist deine Mutter, Lili? 47. 47. Ich gehe davon aus, dass deine Mutter sehr lange, sehr intensiv... 30 Jahre. Wie viel? 30 Jahre. Sie hat mit 18 ihren ersten stationären Entzug gemacht, über ein Jahr. 30 Jahre Alkohol getrunken. Mhm. Das heißt, du bist mit einer Mutter als Alkoholikerin aufgewachsen. Du kennst sie gar nicht anders. Stimmt. Also so die Zeit, wo ich Baby war und wo sie schwanger war, da hat sie aufgehört zu. Da hat auch mein Vater für gesorgt. Mhm. Aber irgendwann hat es dann wieder angefangen. Ja. Das heißt, deine Haupterinnerungen an die Mutter sind, sie ist betrunken. Ja. Mhm. Was waren so die schlimmsten... Oder das vielleicht sogar das Schlimmste, an was du dich so erinnerst, wenn du an früher denkst. Ach, das war dieses Allgemeine, wie das bei uns zu Hause war. Dazu kam noch, dass sie, ja, sie war messy. Wie das jetzt in den letzten Jahren war, weiß ich nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall haben wir in einer ziemlich vermüllten Wohnung gewohnt. Und solche Sachen wie Hausaufgaben kontrollieren und so, das gab es bei uns nicht. Ja. Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Das ist jetzt auch gar nicht so, also das ist halt jetzt gerade dieser kleine Widerspruch, in dem ich auch stehe. Also sie weiß das ja, sie weiß das schon alles noch, aber sie bereut es jetzt auch. Und wenn ich ihr von früher erzähle und sie sagt da dann was zu, dann tut es ihr auch leid und so. Mhm. Ja. Dennoch, wenn du so deine Mutter, das Leben deiner Mutter betrachtest, gibt es da auch viel Zorn? Zorn nicht mehr. Also ich wohne jetzt auch schon ziemlich lange nicht mehr mit ihr zusammen, seit 6 Jahren. Ah ja, so lange nicht mehr. Aber? Aber, also Zorn ist es nicht. Es ist manchmal nur, dass ich, wenn ich an sie denke, könnte ich echt heulen. Hm. Weil? Ja, sie ist 47, wohnt jetzt im Pflegeheim, kann nie wieder arbeiten, hat nur noch die Familie und zwar im Moment noch ihren Freund, aber wie lange noch, weiß man auch nicht. Und es ist ein wahnsinnig verfuschtes Leben. Achso, dein Vater ist mit ihr nicht mehr zusammen? Nein, schon ganz lange nicht. Und sie lebt jetzt in einem Pflegeheim? Genau, sie lebt jetzt im Pflegeheim. Weil sie gar nicht anders mehr existieren könnte? Genau, also ihr Freund würde sie zwar wieder zu sich nehmen, bei dem hat sie auch in den letzten 16 Monaten oder so gewohnt, aber der wohnt im 4. Stock und durch diese Polyneuropathie sind halt auch die Nerven in den Beinen geschädigt. Das heißt, sie kann nicht mehr so gut laufen, am Stock halt. Wie wird sich diese Krankheit vermutlich weiterentwickeln? Ja, also im Moment sieht es so aus, als wenn es so bleiben würde. Also das kann sich nicht noch weiter verschlimmern? Das ist unwahrscheinlich. Ja. Aber wissen tut man es nicht. Aber sie trinkt jetzt keinen Alkohol mehr? Nein, ja. Da wird ganz doll drauf geachtet. Sie hat auch im Pflegeheim kein Geld mehr, so dass sie nicht zum nächsten Laden gehen kann. Und so, also da wird schon drauf geachtet. Also sie weiß, was mit dir los ist. Das weiß sie. Ja. Wenn du manchmal da bist, gibt es da so Gespräche, dass sie auch selbstkritisch sich betrachtet? Ja. Oder dass sie sich entschuldigt vielleicht sogar für das, was geschehen ist? Ja, sie entschuldigt sich andauernd. Dann sagt sie sowas wie, dass sie ja nie gut zu mir war und dass sie sich wundert, dass ich jetzt so gut zu ihr bin. Also, dass ich sie besuche, dass wir spazieren gehen, so Großartiges machen wir jetzt auch nicht zusammen. Und auch wenn wir so darüber sprechen, dass sie halt immer so viel Alkohol getrunken hat, da ist sie jetzt ganz offen und sagt das auch, also so sie sich erinnern kann, sagt sie, dass sie teilweise 5 Liter Wein am Tag getrunken hat und teilweise den ganzen Tag über und teilweise nur nachts und so. Das erzählt sie mir alles plötzlich und es tut ihr auch leid und dann weint sie dabei. Mhm. Aber es gibt keine Erklärung, warum sie es nicht geschafft hat, davon wegzukommen. Nee, also sie hat irgendwie in der Zeit, als ich ein Kleinkind war und als sie schwanger war und so, hatte sie ja aufgehört. Mhm. Und dann habe ich sie auch gefragt, warum sie wieder angefangen hat. Und dann meinte sie, nur weiß sie nicht, weil sie halt mit mir alleine war und so. Und du hast gerade gesagt, es gibt so einen Zwiespalt in dir im Moment. Beschreib mir den noch ein bisschen näher, bitte. Ja, also einerseits denke ich halt, dass alles schrecklich ist so. Ja, denke ich über alles Schreckliche nach. Mhm. Und dann denke ich, oh Gott, ist das gut, dass ich jetzt weiß, wo sie ist und dass sie da ist und dass sie keinen Alkohol mehr trinken kann und dass es jetzt immerhin wohl nicht mehr schlechter wird und so. Ich meine, woran ich denke, wenn ich an schlimme Alkoholiker denke, dann denke ich an eine zersetzte Leber so. Und ihre Leber sieht ja gut aus. Sie kann theoretisch 90 Jahre alt werden. Ja, ja, ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich genau in dieser Art zu beurteilen, wie du es gerade gesagt hast. Das ist sehr tragisch und sehr traurig, dass deine Mutter quasi sich ihr eigenes Leben zerstört hat. Mhm. Gut, sie hat ein tolles Kind zur Welt gebracht und hat es auch großgezogen und du bist gesund. Also du hast keine Schäden. Ich bin wunderbar gesund. Das ist ganz toll. Mhm. Aber sie hat eigentlich so ihr Leben verfuscht und das ist das Traurige daran. Ja. Und das ist jetzt irreparabel. Mhm. Andererseits ist es natürlich wieder gut, wie du es auch sagst, dass sie da jetzt in guten Händen ist, dass sie nicht mehr trinkt, dass die Krankheit offensichtlich nicht sich weiterentwickelt, dass sie vielleicht zu einem Stillstand kommt und sie vielleicht jetzt nochmal die Chance hat, auf dieser Ebene, auf der sie jetzt lebt, doch nochmal ein wenig, vielleicht ein wenig Schönes sogar zu empfinden und zu erleben. Ja, vielleicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es noch irgendwie weitergeht. Also ich weiß zwar nicht, wie genau die sich das vorstellen, aber sie soll möglichst dann in ein Entziehungsprogramm, so, wobei das schwierig ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Die arbeiten ja alle mit dem verhaltenstherapeutischen Ansatz. Mhm. Und ich weiß im Moment nicht, wie das bei ihr funktionieren soll, weil sie ja alles sofort vergisst. Ja, du sagst in ein Entziehungsprogramm oder Erziehungsprogramm? Entziehungsprogramm, dass sie wirklich lernt, ohne den Alkohol zu leben. Weil im Moment denken wir alle, dass sie den so ein bisschen vergessen hat. Ach so. Sie hatte auch keinerlei Entzugserscheinung. Wie lange ist sie denn jetzt weg von dem Alkohol? Knappe 3 Monate. Ach so, länger noch nicht. Also ach so, oh ja, da wäre ich auch noch vorsichtig, genau. Ja, sie ist Ende August ist sie halt mit diesen schweren Symptomen ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Da haben die dann ein bisschen untersucht und so, aber war sie nach 4 Wochen schon wieder draußen und sie hat auch in der Zeit nicht gezittert, nicht nach Alkohol verlangt und gar nichts. Aber wie gesagt, ich kann das schon sehr verstehen, wenn du dann auch in dieses Pflegeheim gehst, dass einem da schon sich der Hals ein bisschen zuschnürt und denkt, wie traurig alles. Ja. Sie könnte mitten im Leben stehen und tolle Sachen machen und ihr könntet auch gemeinsam Dinge unternehmen, das geht alles jetzt nicht mehr. Na, wir würden keine Dinge gemeinsam unternehmen, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Wie gesagt, ich habe ihr mal so viel hinterhergetragen und war so böse und es sind dann auch letztes Jahr, also vor ungefähr genau einem Jahr, Sachen passiert, dafür hätte ich sie wirklich umbringen können. So. Mhm. Im Nachhinein weiß ich, dass das wohl schon die ersten Anzeichen waren mit der Vergesslichkeit und so. Da hatte ich ihr halt, oder es wurde ihr was erzählt und sie hat später mir gegenüber vehement geleugnet, das jemals gehört zu haben. Hast du eine These? Du bist die Tochter, du kennst deine Mutter sehr gut. Warum sie eine so gebrochene Frau ist, dass sie immer wieder zum Alkohol gegriffen hat? Ja, also sie hat da selber Erklärung für, dass das alles noch aus ihrer Kindheit stammt und so und dass sie da ganz viele Sachen nicht verwinden konnte. Mhm. Ich weiß es nicht. Dann hoffen wir gemeinsam, dass wirklich diese Krankheit so zum Stillstand kommt, dass sie sich nicht weiterentwickelt, dass sie natürlich nie wieder Alkohol anfasst. Ja. Und dass ja, sie in irgendeiner Weise... Sterben. Bitte? Dann kann sie sterben, wenn sie auch noch 3 Monate so weitermacht. Ja. Dass sie in irgendeiner Weise jetzt einen für sich vielleicht einen Frieden findet und dann für ihr Erleben noch ein schönes Leben wird leben können. Ja. Wollen wir das mal gemeinsam sehr hoffen, Lili? Das mit dem Frieden hast du schön gesagt, den hat sie nämlich im Moment nicht. Ja, das dauert sich auch noch eine Weile, ehe sich das dann alles so eingefunden hat. Mhm. 3 Monate ist ja nach so einer langen Zeit gar nichts. Das fühlt sich aber total lange an. Naja, klar. Ja, klar. Ich wünsche dir und deiner Mama alles Liebe, alles Gute, Lili. Dankeschön. Von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist die Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Übrigens an dieser Stelle mal ein dickes Kompliment an die Vorgängersendung im WDR Fernsehen, an Gildo Horn. Ich finde, dass er diese Sendung hervorragend macht und dass das eine ganz tolle Sendung ist. Jasmin ist 20 Jahre alt. Hallo Jasmin. Ja, hallo Domian. Jasmin, schön, dass du da bist. Ja. So, um was geht's denn? Und zwar führe ich seit 10 Monaten eine Beziehung. Seit 10 Monaten? Genau. Ja. Ich bin 20 und er ist 28. Ja. Ich komme aus Syrien, er auch, aus dem arabischen Land. Wir sind Muslime. Ja. Und ich konnte ihm anfangs nicht vertrauen. Ja. So, ist ja klar, was natürlich die meisten Frauen bei Männern nicht tun. Ja. Und jetzt mittlerweile... ich denke mal, so, vor 3 Monaten habe ich angefangen, ihm einigermaßen zu vertrauen. Ne? Mhm. Warum konntest du ihm anfangen? War das so ein grundsätzliches Misstrauen Männern gegenüber oder hat er dir irgendwelche Anzeichen gegeben? Generell. Generell, okay. Mhm. So, und jetzt hat sich das aber ein bisschen beruhigt und. Genau, es hat sich beruhigt. Er wollte auch anfangs, ich glaube, ganz ehrlich, Domian, vor lauter Streitereien und Unterstellungen und was weiß ich von mir. Ich glaube, 50 Mal schon Schluss gemacht. Hm. Und dann immer so für ein paar Stunden. Und dann, okay, tut mir leid, doch nicht so mein, verzeih mir nochmal. Ja, okay, das ist wirklich 50 Mal schon vorgekommen, mal dieses Hin und Her. Okay, um was geht's jetzt? Ich weiß nicht, wir haben miteinander keinen Sex gehabt. Bitte, ich habe mich verstanden. Wir haben miteinander noch keinen Sex gehabt. Ihr habt noch keinen Sex gehabt, überhaupt gar nichts. Das werden wir für die Ehe aufgeben. Ja. Also auch nicht ein bisschen Petting und so? Doch, ein bisschen. Also ihr habt schon mal euch nackt gesehen beide? Halb. Halb. Aber ihr habt gemeinsam noch keinen Orgasmus gehabt? Ich nicht, er wohl. Er wohl? Nicht gemeinsam, aber er wohl, genau. Das heißt, den hast du ihm vermittelt? Ja, richtig. Okay. Richtig. Er kommt auch 150 Kilometer entfernt von mir. Mhm. So, jetzt gibt es aber ein aktuelles Problem. Genau. Ich habe die Befürchtung, dass er, dass da hinter meinem Rücken irgendetwas läuft, weil ich ihm seine Wünsche nicht erfüllen kann. Er meint immer, dass ich ihn heute den ganzen Tag erstmal nicht anrufen soll. Ich soll mich nicht melden. Manchmal ist sein Handy für wirklich 10-11 Stunden aus. Also es ist wirklich. Ach so, du hast Sorge, weil du eben noch keinen Rundrum-Sex mit ihm haben möchtest und kannst vor der Ehe, dass er sich das irgendwie nebenher oder woanders sucht. Ganz genau, weil ich das Gefühl habe, es ist ihm wichtig. Es ist ihm total wichtig. Mhm. Er braucht es, er kann nicht und er meinte, er wird niemals mit einer anderen treiben, weil er mich doch so sehr liebt. Und sagt er, aber es könnte dennoch sein. Genau, und er wird sich ekeln und was weiß ich. Ich meine, ich glaube ihm, dass er mich liebt, lieben uns beide über alles und es ist von beiden Seiten die ehrlich wirkliche Liebe. Es ist nichts Gespieltes, es ist auch nichts Kindisches. Mhm. Oder ist das denn von deiner Seite aus, warum möchtest du noch nicht mit ihm schlafen? Du sagst, du möchtest es für die Ehe aufbewahren. Genau. Warum? Erstens ist es von der Tradition her so bei den Muslimen und zweitens bin ich nicht viel zu wertvoll dafür, ehrlich gesagt. Er muss schon wirklich der sein. Hat er denn schon mit einer Frau geschlafen? Ja. Er hat schon. Und er hat schon, richtig, mehrmals. Und wie findest du das? Ist aber auch angeblich 4 Jahre her. Wie ich das sehe, wir leben hier in Deutschland und man kennt es nicht anders. Hm. Jeder Mann hatte schon einmal, vielleicht mehrmals. Also du nimmst es ihm nicht so übel? Nö. Würde er es dir übel nehmen, wenn du mit jemand anderem schon Sex gehabt hättest? Er würde mir, glaube ich, gar nicht ins Gesicht gucken. Da ist die Schieflage, ne? Ja. Und ich habe dann mal überlegt, so ganz verrückte Gedanken, ich will ja jemand hinschicken, zu ihm hin, das hinterher spionieren und... Ah, du bist sehr eifersüchtig. Ja, total. Es kränkt mich wirklich. Ich habe versucht... Du bist rasend eifersüchtig. Ja, total. Ich habe auch so eine Diät letztens gestartet, vor einigen Monaten. Ich habe auch 10 Kilo abgenommen. Er ist eigentlich total schön schlank und so. Hm. Bin auch sehr zufrieden. Und dann, ich habe irgendwie so wieder so einen Kick richtig zu fressen, ehrlich gesagt, vor Wut. Hm. Und ich, Das ist eine schlimme Situation, in die du dich hereinmanövriert hast. Ja, es ist nicht einfach, diese krankhafte Eifersucht, das ist irgendwie oben psychisch nicht normal, denke ich dann manchmal. Ja. Also de facto wissen wir nicht, was der Knabe macht. Es kann sein, dass er irgendwie nebenher was laufen hat und dich belügt. Ja. Es kann aber auch sein, dass es nicht der Fall ist. Nein, aber ich bin auch so eine Person, ich denke nicht, ja, okay, lass ihn mal, Jasmin, er macht das ja schon, ist nicht so schlimm. Mhm. Er kann sich ja dann mal ein bisschen... Nein, ich möchte es nicht. Ich glaube, wenn ich das mitkriegen würde, ich glaube, ich würde ihn umbringen. Ja. Ehrlich, das... Ja, aber wir wissen nicht, was los ist. Es kann sein, dass es so ist. Es kann aber auch sein, dass er dir treu ist. Ja. Aber du glaubst, du traust dem Ganzen nicht so über den Weg. Nee, 50-50, ehrlich gesagt. Ja. Er kann mir auch nicht irgendwie Honig um den Mund schmieren und diese anderen... Ja, schwierige Situation. Also du hast für dich eine Entscheidung gefällt, dass du vor der Ehe keinen Sex haben willst. Nein, auf keinen Fall. So. Das kann man natürlich, darüber kann man diskutieren, aber wenn das für dich deine Entscheidung ist, muss man das auch respektieren. Ja, von seiner Seite aus ist so. Komisch finde ich schon, dass er sich eben an diese Tradition dann nicht hält. Doch, nein, er verlangt es auch gar nicht von mir. Er hat es nicht versucht. Für ihn ist es sogar ein Muss, dass wir es nicht tun vor der Ehe. Wirklich. Ah, ja. Nee, ehrlich. Was wollen wir reden? Letztendlich gibt es nur die eine Frage. Entweder vertraust du ihm und du vertraust ihm voll und ganz und versuchst auch deine Eifersucht zu unterdrücken, weil du sonst die Liebe kaputt machst. Ja, das sagt mir auch jeder. Ich höre es andauernd von irgendwelchen Leuten, entweder oder. Aber das. Also Jasmin, ich würde an deiner Stelle mich zu folgendem zwingen. Geh doch erstmal den Weg, dass du sagst, okay, ich habe jetzt diese Liebe, ich finde den toll, ich habe mich auf ihn eingelassen, ich schenke dem jetzt auch erstmal volles Vertrauen. Ja, ich mache. In dem Fall allerdings, wenn du merkst, da ist irgendwas, hängt schief und du bist ihm auf die Schliche gekommen, dann ist aber auch definitiv Schluss. Das musst du ihm auch so sagen. Du musst ihm das auch so sagen. Du erwartest das Gleiche von ihm, wie er von dir erwartet. Ja, ich habe ihn auch vor kurzem, vor ein paar Tagen, hatte ich ihm gesagt, ich vertraue dir nicht hundertprozentig und ich habe ihm auch eine SMS geschrieben, du führst eine Affäre und. Und dann ruft er mich an, ach, du bist doch kindisch, ach, du laberst doch nur Mist. Und deine SMS, Jasmin, die lösche ich sogar, bevor ich die öffne, lösche ich die sogar, weil ich da... Ja, da musst du sehr aufpassen, dass er nicht den Respekt vor dir verliert. Die Sorge habe ich jetzt. Du musst ihm eine klare Regel sagen, dass ihr beide euch entscheidet, kein Sex vor der Ehe. Das bedeutet aber auch, dass keiner von beiden was macht. Na, natürlich, er meinte ja auch, er würde niemals etwas machen. So, da musst du dich auch, da müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Ich glaub's aber nicht. So, aber wenn du keine Beweise in der Hand hast, dann bringt es auch gar nichts. Ja, aber das ist es ja, was ich will. Was hältst du davon, wenn ich dann, ich weiß aber nicht, wen und wenn ich da vertrauen soll, dass ich da jemanden hinschicken soll, 150 Kilometer? Nein, das finde ich alles albern. Das finde ich alles albern, wenn da ein Spion hingeht und der das auskundschaftet. Mhm. Nein, das müsst ihr beide untereinander ausmachen. Und wenn du in irgendeiner Weise wirklich fundiertes Misstrauen hast, dann musst du es auf den Tisch legen und gegebenenfalls Schluss machen. Aber Tomian, weißt du was? Viele, viele meinten, ach, mein Schatz, der ist mir treu und niemals und er wäre der Letzte. Und im Endeffekt heißt es was? Doch, fremdgegangen. Ja, gut, das kann oder natürlich passieren. Aber wir reden jetzt irgendwie im Nebel. Wir stochern im Nebel. Es ist nachweislich noch nichts vorgefallen. Du kannst ihm nichts beweisen. Nein, du hast Vermutungen. Du hast irgendwelche Vermutungen. Richtig. So, ihr seid noch gar nicht so lange zusammen, 10 Monate. Jetzt gib der Sache und ihm dann noch eine Chance. Wenn das Maß irgendwann voll ist, dann musst du Schluss machen. Dann musst du Schluss machen. Wenn du es nicht aushalten kannst, dann... Allerletzte. Ja, aber was willst du sonst machen? Was willst du sonst machen? Ich wollte da jemanden hinschicken. Nein, das ist albern, Jasmin, das ist völlig albern. Stell dir mal vor, dein Freund ist hier wirklich treu. Und dann kriegt er mit, dass Jasmin von irgendwoher da einen hinschickt, der das beobachtet. Das ist absolut provokativ. Würde mich als Mann auch komplett nerven. Komplett nerven. Boah, ich komme ja auf die Gedanken manchmal. Boah, Da musst du dich jetzt ein bisschen zusammenreißen, wirklich. Weil du läufst auch Gefahr, dass du ihm sehr, sehr auf die Nerven gehst mit so einem Verhalten. So, jetzt habe ich dir alles gesagt, meine liebe Jasmin. Jetzt musst du da durch. Und erstmal vertrauen, und wenn es nicht klappt, dann musst du Konsequenzen ziehen. Okay? Also muss ich es mir jetzt wegen dieses Vertrauen und... Definitiv. Erstmal ja. So ist die Spielregel. Und wenn das gebrochen wird, dann musst du gehen. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, okay. Vielen Dank. Tschüss. Ich habe die Jasmin ein bisschen schlecht verstehen können. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich hoffe, dass sie aber alles verstanden hat. Ich habe schon auch alles verstanden, aber das war nicht so ganz einfach. So, hier ist Johann. Johann ist 70 Jahre alt. Domian, grüß dich. So, schön, dass du da bist. Es ist schön, dass ich mit mal reden kann. Eine tolle Sendung hast du. Dankeschön. Und was geht's denn bei dir? Eine sehr, sehr tolle Sendung. Ich bin 71 Jahre. Ja? Und habe seit circa 10 Jahren den Eindruck, dass das Leben keinen Sinn mehr hat. Warum? Warum? Ich habe alles. Ich habe eine gute Versorgung, also ich habe ein Zuhause und ich habe einen Hund. Ich bin Witwer seit 22 Jahren. Bist du gesund? Ja, ich bin Diabetiker, aber ansonsten fällt mir nichts. Dann geht es dir doch eigentlich hervorragend. Ja, was heißt hervorragend? Es geht mir nicht schlecht, sagen wir so. Was meinst du? Aber das Leben soll doch irgendeinen Sinn haben. Ein Beispiel. Ja. Du hast eine Aufgabe, du stehst jeden Tag auf und weißt, dies und jenes habe ich zu tun. Ja. Und ich bin 71 und habe nichts zu tun und will auch nichts mehr tun, weil ja das Leben morgen oder übermorgen zu Ende sein kann. Also was ich damit sagen möchte, das Leben ist so begrenzt, dass man mit dieser Zeit nichts mehr anfangen kann. Ja, ich weiß nicht, was hast du früher gemacht? Was hast du beruflich gemacht? Ja, ich bin bei Telekom Beamter gewesen. Ja. Also, du hast sehr viele, viele, viele Jahre in deinem Leben gearbeitet. Ja. Und hast sehr viele Dinge in diesem Leben schon getan. Ich habe schon sehr, sehr viel bewältigt und habe immer in meiner Freizeit habe ich nur immer das getan, was schön und gut ist. Also mir gefiel, ja. So, dann könnte man ja auch auf dem Standpunkt stehen, jetzt hast du ein Alter erreicht, da ist es dir gegönnt, dass du das Leben genießt. Was kann man genießen? Ich bin Antialkoholiker, ich rauche nicht, ich habe auch sonst keine schädlichen Dinge. Was soll das Leben noch bieten? Du hast an nichts Spaß? Nein, aber Spaß doch. Ich habe einen Hund. Ich habe sehr viel Spaß mit meinem Hund. Hast du Interessen? Bitte? Hast du Interessen? Interessen. Habe ich gehabt, ganze Mette. Ich habe Interessen gehabt, ich bin ein Naturfreund. So, da haben wir doch schon was. Ja, Moment bitte, aber das fühlt sich nicht mehr aus. Jetzt habe ich vielleicht einen zusätzlichen Wunsch. Wenn jemand zuhört und der ähnliche Probleme hat, wobei ich dies nicht als Probleme ansehe, und gute Ratschläge auf Lage hat. Hast du Kinder? Ja, aber der ist für sich, der ist 49 Jahre alt und der ist für sich. Der ist für sich, der kümmert sich nicht großartig um dich. Nein, überhaupt nicht. Hast du Freunde um dich herum? Ja, Freunde. Ich will keine Freunde. Ich fürchte mich von Enttäuschungen. Ja. Ich fürchte mich, wenn jetzt angenommen, ich habe mit irgendjemandem eine Beziehung, also eine freundschaftliche Beziehung, und ich werde enttäuscht. Und davor habe ich sehr, sehr große Angst. Ich habe aber keine Angst vor Menschen. Ich bin nicht leidscheu. Ich kann ein gutes Gespräch führen, egal mit wem. Bist du denn viel alleine? Bitte? Bist du viel alleine? Ich bin generell alleine. Was machst du den ganzen Tag über? Fernsehschauer. Ja. Also, ich bin wirklich etwas erstaunt, muss ich ja sagen. Du wirkst sehr jung und sehr vital. Ich bin vital. So, du bist finanziell abgesichert und dir geht es gesundheitlich relativ gut. Ja, das sind ja schon mal unglaublich wichtige Sachen, wo ganz viele Menschen in großer Dankbarkeit wären, wenn das so wäre. Richtig. So, und dann hast du mir gerade so hingelegt, na, zum Beispiel, ich bin ein großer Naturfreund. Ja. Dann hast du mir auch gesagt, dass du was Sinnvolles suchst. Ja, Moment, bitte. So, nee, lass mich mal ein bisschen überlegen. Wenn man ein Naturfreund ist, ich glaube, das ist unerschöpflich, dass man Freude an der Natur haben kann und dass das auch sehr, sehr zeitbestimmend sein kann. Ja. Dann, wenn du sagst, ich suche was Sinnvolles, mir erscheint mein Leben sinnlos, wie ich es jetzt führe. Du bist ein rüstiger, älterer Herr. Ich bin rüstig. So, Moment mal, lass mich mal ausreden. Da könnte man ja auch noch eine ganze Menge machen. Du könntest dich ja irgendwo engagieren in einer sinnvollen Angelegenheit. Zum Beispiel. Muss man überlegen. Ich weiß nicht, ob du in einer Kirche aktiv sein kannst, eine Hilfsorganisation. Es gibt überall, werden Leute auch in deinem Alter mit Lebenserfahrung, Menschen mit Lebenserfahrung, was ganz Wichtiges, werden gesucht, die vielleicht unterstützen können. Da müsstest du dich mal ein bisschen schlau machen, da wo du wohnst. Das wäre sicher eine Möglichkeit, aber für meine Begriffe bin ich dazu wiederum viel zu alt, dass ich noch solche, ja, ich sage mal so sinnvolle Dinge tue. Glaube ich überhaupt nicht. Doch. Nein. Es gibt so viele engagierte ältere Leute in deinem Alter und auch noch älter, die in Vereinen, in Institutionen, in Hilfsorganisationen arbeiten, die wirklich hochrespektable Arbeit leisten. Könnte ich mir auch durchaus gut vorstellen. So, dann müssen wir mal gemeinsam vielleicht auch überlegen, was das sein könnte. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe früher immer gemeint, bevor ich noch in Rente ging, also in den Ruhestand, ich könnte mal gut einem älteren Ehepaar eine hilflose Menschen helfen, ja, etwas zu besorgen. Dann hat ein Kollege Einwand gebracht und hat gesagt, und dann wird es heißen, du willst die Leute ausnehmen. Nein. Und davor habe ich auch riesige Angst. Ja, nein, du kannst es ja im Rahmen eines Vereins oder einer Organisation machen. Also da hätte ich überhaupt keine Sorge. Und vor allen Dingen kommst du dann auch in Kontakt mit anderen Gleichaltrigen und schon sieht das Leben ganz anders aus. Weißt du, ich finde es so schade, wenn du das so sagst, mein Leben ist so sinnlos, weil du hast so viel zu bieten. Du bist gesund, du hast Lebenserfahrung und du bist eigentlich ein optimistisch eingestellter Mensch. Irgendwie hört sich das zumindest von der Stimme so an. Und hab auch ganz normale Vorstellungen von irgendetwas. Ja. Gesunde Vorstellungen. Auch von der Politik habe ich gesunde Vorstellungen, dass man alle Sozialisten beseitigen muss. Naja. Ich glaub nicht. Ja. Also du bist ein engagierter Mann, sagen wir so. Ich bin geistig durchaus engagiert. Selbst, Stichwort Politik, selbst in Parteien gibt es... Sei ruhig, von Parteien okay. Nichts, sei ruhig. Okay, das muss auch nicht sein. Weißt du was, Johann, wir überlegen erstmal, wir rufen dich jetzt nochmal an. Und dann gehen wir mal so ein paar Listen durch, die wir im Hintergrund haben, wo du dich vielleicht mal hinwenden könntest. Wo du sagst, hier ist ein junger Mann von 71, der will mal ein bisschen helfen und habt ihr Verwendung für mich. Ein junger Mann von 71. Hast du eine Ahnung? Wie alt bist du? Ich bin Anfang 50 jetzt. Etwa vorsichtig sein. In 20 Jahren steckst du in dieselbe Schuhe. Ich weiß. Ist mir völlig bewusst. Ja, Moment. Wo ich 50 war, dachte ich auch nicht, dass es mal so schwierig wird zu leben. Ja, wenn man 15 ist, glaube ich, ist das halt ja wahnsinnig. Wenn ein 15-Jähriger sieht einen 50-Jährigen, der ist man ja schon scheintot. Oder Ja. So war ich früher auch. Aber ich war auch mal 50 Jahre. Und da war ich noch viel, viel jünger als jetzt. Ja, natürlich. Im Übrigen, ich bedanke mich für deine Freundlichkeit und bleib, wie du bist. Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich für den Anruf. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Johann. Das ist aber lieb von dir. Du legst bitte auf. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dir viel Glück. Tschüss. Mann, das ist doch so ein freundlicher Mann. Der muss da irgendwie mit Sicherheit irgendwo was finden. So, ihr Lieben, morgen haben wir einen... Wir haben ja oft sehr, sehr schwierige und sehr traurige Themen hier. Und da haben wir uns überlegt, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Morgen machen wir ein ganz tolles Thema. Morgen heißt nämlich das Thema großes Glück. Und ich möchte morgen wirklich nur mit Leuten sprechen, die platzen vor Glück. Denen es so richtig saugut geht. Die wirklich glücklich sind. Die ganz großes Glück hatten, die vielleicht eine große Erbschaft gemacht haben oder die haarscharf dem Tod entgangen sind, die eine große Liebe gefunden haben, vielleicht die Liebe ihres Lebens, die vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten ihre Mutter oder den Vater gefunden haben, oder die sehr lange für irgendein Ziel gekämpft haben und es jetzt geschafft haben. Wie auch immer, es gibt tausend Möglichkeiten, glücklich zu werden, großes Glück zu empfinden. Ich möchte morgen mit richtigen Glückspilzen sprechen. Menschen, die ganz großes Glück hatten in ihrem Leben oder mittendrin sind in einer Glücksphase. Vielleicht auch mit einem Gewinner, mit einem Lottogewinner. Großes Glück, das ist morgen unser Thema. Und wer morgen von den Glückspilzen gerne mit mir sprechen möchte, ab 0 Uhr bitte anrufen. über die bekannte Nummer. Und um 1 sind wir dann da oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Vielleicht habt ihr auch euren Traumjob gefunden und sagt, ich habe da jetzt Jahre oder vielleicht 10, 15 Jahre für geackert und gebaggert und ich bin jetzt am Ziel und freue mich wie Bolle darüber, dass das so ist. Oder vielleicht wollt ihr auswandern und habt das Geld zusammen und sagt, nächste Woche geht's los nach Neuseeland oder so etwas und wir sind total glücklich und gespannt und wie auch immer. Ich will einfach nur mit Menschen sprechen, die sagen, ich bin absolut glücklich oder ich hatte ganz großes Glück in meinem Leben und bin dafür auch sehr dankbar. So, jetzt bin ich gespannt auf die Tanja. Tanja ist 30. Guten Morgen. Hallo, Domian. Tanja, schön, dass du da bist. Ja, glücklich bin ich auch. Glücklich bist du auch? Ja. Das freut mich. Ist das der Grund deines Anrufes? Oh ja, unter anderem. Na, sag erstmal den Hauptgrund, weswegen du dich gemeldet hast. Ich bin verliebt in ein Pärchen. Das klingt auch nach Komplikationen, oder? Nein. Gar nicht. Nein. Also, für mich ist das auch nichts Neues. Ich hatte das in der Vergangenheit bereits schon einmal. Verliebt in ein Pärchen? Ja, es ist sehr ungewöhnlich. Ist denn das Pärchen, ist das Pärchen denn auch in dich verliebt? Ja, es ist sehr spannend, anregend, erotisch geworden. Wie lange seid ihr denn am Tuchteln, ihr drei? Ach, das, ja, wir sind 4. Also mein Freund gehört ebenso dazu. Ach so. Und zwar, wir sind 6 Jahre zusammen. Du mit deinem Freund? Ja. Ja, und wir haben überlegt, Mensch, wir sind beide sehr tolerant, offen und aufgeschlossen. Wir versuchen mal einen Swingerclub. Ja. So. Und wir versuchen mal in einen Swingerclub zu gehen, ja. Genau, ja. Wir haben uns das mal angeguckt. Wir waren die erste Zeit mehr oder weniger am Gucken. Dann wurden wir etwas mutiger, sind dann so ein bisschen offen mit uns umgegangen. Irgendwann waren wir nicht lang allein. So, und hat sich das langsam angebahnt mit einem Pärchen, die super sympathisch sind, entspricht komplett unseren Vorstellungen. Fing denn erstmal so auf sexueller Ebene an? Ja, genau. Mhm. Also es ist auch so leicht in Richtung Spiel, nicht SM, aber so weiches, anfängliches dazu. Und wie lange läuft das jetzt schon? Ach, ich denke mal so 4 Monate. Ja. Es ist recht frisch. Aber es ist jetzt nichts Regelmäßiges, sondern so bei Lust und Laune und Gelegenheit, weil wir das ruhig so ein bisschen auf einer spannenden Ebene halten möchten. Aha, also das Verliebtsein bezieht sich schon eher so auf die Erotik, ja. Nicht auf andere Sachen. Nee, das ist dieses Miteinander Abgestimmte. Ja. Vorher kannte man sich zu zweit in den Abläufen sehr gut und ja, durch das Pärchen gibt es einen absoluten Reiz und eine wundervolle Atmosphäre obendrauf. Gibt es denn, wenn ihr euch trefft, geht es dann nur zur Sache oder macht ihr auch schon mal einen Ausflug oder geht ins Kino oder so? Rein erotischer natürlich. Rein, also das heißt, ja, beschreibt mir doch mal so ein, nehmen wir mal an, jetzt kommendes Wochenende, wohnt das Pärchen weit entfernt von dir, von euch? Ja, ein bisschen weg, aber das geht schon. Na gut, okay. Das Pärchen kommt zu euch Samstagabend. Vereinbart ist 20 Uhr. Ja, kommt auch hin. Ne, kommt so, könnte ja so sein. Wie läuft das dann? Es klingelt. Ja. So, was passiert da? Also ich kann jetzt mal erzählen, so aus dem letzten Wochenende heraus. Wir hatten uns in einem Club getroffen und hatten erstmal vorab so ein bisschen die persönlichen Vorstellungen oder auch Grenzen abgesteckt, indem wir halt kurz erläutert haben, bis wohin und nicht weiter. Gibt es irgendetwas, was jemand nicht möchte, nicht mag? Und das wird auch ganz kurz so ein bisschen bei Sekt und guter Laune ganz kurz mit erörtert. Also aber ihr trefft euch nicht vorher immer in einem Club. Ihr trefft euch auch zu Hause. Ja, also es war vorher schon wirklich sehr auf Club bezogen. Ach so. Mehr auf neutralem Boden. Ah, verstehe. Gab es denn überhaupt schon mal ein Treffen zu Hause? Ja, das war nicht so wirklich. Also wir sind nur so kurz beisammen gewesen, haben gesagt, also es war nur so zum Auto abstellen und dann in den Club. Gemeinsam losfahren. Warum? Ja, warum? Ja. Warum nicht in 4 Wänden? Ja, es ist zu sehr persönlich, würde ich mal sagen. Also du möchtest das voneinander trennen? Ja, und wir mögen das auch nicht unbedingt, so dieses typische im Bett. So, wir wollen schon etwas anderes. Euer Ehebett soll sauber bleiben. Nach das gar nicht mal, aber ich finde das halt langweilig und wir haben uns auch so darauf geeinigt, dass wir lieber eine stilvolle, schöne Location nehmen und uns da richtig schön ja. Achso, dann trefft ihr euch da in dem Club, da wird genau. Erst ein bisschen Sekt getrunken und Schnittchen gegessen und dann genau. Geht's zur Sache. Genau. Und dann kann so eine Aktion schon mal ein paar Stunden dauern, sicherlich. Ja, sehr lange. Sehr lange. Ganze Nacht durch. Bis tief in die Nacht. Ja. Heißt das, dass ihr alle vier auch bisexuell seid? Ja. Alle? Ja. Also da geht's kreuz und quer? Ja. Und jeder mag jeden wirklich gleich gern? Absolut, das ja. Das ist ja schon ein großer Zufall, ne? Ja, wirklich. Das hat sich auch tatsächlich so durch Zufall gefügt. Also ich persönlich sehe mich eh zu beiden Geschlechtern hingezogen. Mhm. Mein Freund hat ebenso aus der Vergangenheit schon einige Erfahrungen, die er da mitbringt. Mhm. Für das Pärchen war das absolutes Neuland. Mhm. Und macht aber nichts, weil die halt auch sehr offen und sehr angetan von dem Ganzen sind. Ist das Pärchen in eurem Alter? Ja. Ja. Und ihr erlebt jetzt in dieser Konstellation auch eine ganz neue Art der Sexualität? Ja. Gut, für mich ist das nichts Neues. Ich hatte das auch schon vor, ich glaube, 4 Jahren etwa. Mhm. Oder 5 kann das auch her sein. Da hatte ich eine nette Begegnung mit einer netten Dame, die heute noch eine gute Freundin von mir ist. Mhm. Und das weiß mein Freund auch, finde das auch toll. Und sie hatte damals einen super interessanten Freund, mit dem ist sie leider nicht mehr zusammen. Aber dieses Pärchen war auch der Hammer. Also da war ich dann so dazugekommen. Sie hat mich unter falschen Vorwänden zu sich mit dazugenommen. Also das ist jetzt wirklich so eine, wie du es gerade gesagt hast und auch eindeutig beschrieben hast, eine sehr erotisch definierte Geschichte. Ja. Rein. Hältst du es für möglich, dass daraus auch eine Liebesbeziehung entstehen könnte unter euch Vieren? Hm, eine ernstzunehmende Liebesbeziehung? Ist noch recht frisch, aber durchaus. Das, also von mir aus ist das schon sehr stark. Also das fände ich ja nur ausgesprochen spannend. Ja, das ist auch ganz ungewöhnlich, dass 3 oder 4 Menschen sich finden, abgesehen jetzt von allen sexuellen Spielereien, die wirklich eine tiefe Liebe füreinander entwickeln. Ja. Gibt es, habe ich alles schon gehört, ist aber äußerst selten und ich glaube auch äußerst kompliziert. Das ist ja schon schwierig, wenn 2 aufeinandertreffen und das soll richtig funktionieren, aber 4 erst. Aber das ist natürlich ein ganz ungewöhnliches Lebensmodell, wenn man dann vielleicht sogar, jetzt wollen wir mal ganz weit spinnen, vielleicht sogar zusammenziehen würde. Ja gut, das denke ich mal nicht, weil wir alle doch von der Arbeit her sehr unterschiedlich tätig sind. Mhm. Und aufgrund der Entfernung ist es doch dann eher nicht machbar. Gibt es Kinder bei euch oder bei dem anderen Nein. Pärchen? Nein. Das ist dann ja auch ganz einfach. Da muss man nichts erklären, groß. Ja, gut, das ist so. Aber es ist eine sehr, sehr hocherotische, knisternde Stimmung, wenn man nicht nur allein unter 2 ist, sondern wenn da 4 insgesamt sind. Man hat so sehr viele Möglichkeiten des Spielens miteinander. Ich finde das einfach Wahnsinn. Also was habe ich bloß verpasst und vermisst die ganzen Jahre? Naja, du bist 30, das ist ja noch nicht so alt, dass du viel verpasst. Was ist das Spannendste, was du jetzt sexuell da erlebst? Ja, durchaus. Nee, was ist das Spannendste? So, was das Spannendste ist, also so ein paar Fesselspielchen und man weiß halt nie, so wer macht jetzt was. Das entsteht durch Blickkontakte, durch Berührung. Wir Frauen lenken dann auch gern durch Hände verschieben, durch ja einfach so leichte Berührungen signalisieren wir, was wir möchten. Wir 2 sind sehr gut aufeinander eingespielt und die Männer so miteinander haben so jetzt nichts richtig miteinander, also nichts Anales oder so. Aber wir Frauen lassen uns da sehr gehen und genießen. Mhm. Küsst man sich kreuz und quer? Ja. So richtig volle Kanne mit Zunge und allem drum und dran. Ja. Die Männer auch untereinander. Ja, das schon, ja. Mhm. Und so wie ich das jetzt gehört habe, tastet ihr euch auch immer wieder so an die neue Sexualität heran. Ja. Man versucht sich so. Wird dabei gesprochen, wenn ihr da in Action seid? Wenig. Es ist schon sehr knisternde Stimmung und Blicke reichen, Hände reichen. Wie hat man sich da so einen Raum vorzustellen? Ist das dann so ein bisschen rötlich abgedunkelt und Musik läuft im Hintergrund, eine Kerze brennt oder wie geht das? Also in diesem Club, also wir haben so 3 unserer Lieblingsclubs, da wissen wir schon ungefähr, in welchen Raum wir dann gehen werden, allein der Größe wegen und auch der Möglichkeiten. Das sind meistens Schaukeln oder größere Kissenlandschaften, wo wir uns dann auch zu 4 drauf bewegen können. Jetzt muss ich mal ganz, ich bin ja ein alter Hygieniker. Ich würde immer denken, wenn ich da in den Kissenlandschaften rumliegen würde, wer weiß, wer da die letzten Wochen schon drin gelegen hat und was für eine Sauerei da gemacht wurde. Ist das sauber da? Ja, sehr. Sehr? Es wird auch immer sehr gepflegt. Aber die Kissen werden doch nicht jedes Mal abgezogen und gewaschen, nachdem da jemand drin war, oder? Ja, das sind ja nun keine bettenähnlichen Sachen. Also es sind so, wie soll ich das beschreiben? So wie so Frottee-Matten, sowas in der Richtung. Also das ist sehr, sehr sauber. Also Hygiene ist da ein großes Thema. Ja, auf jeden Fall. Auch unter uns und das ist alles sehr sauber, sicher miteinander. Könnten denn, wenn ihr da in dem Raum zugange seid, könnten da auch andere noch reinkommen? Ja, das haben wir auch schon gehabt. Und gefällt euch das? Ja, also es auch. Ist sehr dezent. Also es gibt ja bestimmte Verhaltensregeln. Ja. Es gibt überall Vorhänge oder Holztüren. Wenn diese angelehnt sind, sind Blicke erlaubt und eventuell auf Nachfrage Eintritt gestattet. Ah, ja. Wenn es zu ist, ist separé. Ach so. Und wenn offen ist, willkommen. Klare Regeln. Wenn man sich da so eine ganze Nacht oder einen langen Samstagabend oder Samstagnacht aufhält, was zahlt man da? Das ist ein einmaliger Eintritt. Ich glaube, der kostet, was haben wir denn bezahlt? 20 Euro. Aha, das geht ja. Ja, pro Person aber, ne? Ja, mit Essen dann auch noch? Nicht richtig essen, es gibt so ein paar kleine Erfrischungshäppchen. Ja, aber die Getränke muss man natürlich selbst zahlen dann noch. Ja, klar. Die sind auch, ich finde sie im obersten so Maß schon mehr halt. Was unsere Tanja alles so macht. Ja. Mann. Sehr, sehr. Also unglaublich, jetzt auf Hochform bin ich. Was ist denn jetzt so der nächste, was steht als nächstes so an oder was ist geplant? Ein SM-Club. Ach so, dann geht ihr zu viert in einen SM-Club. Ja. Und lasst euch da mal ein bisschen einführen in die geheime Welt des Sadomaso-Sex. Ja, wir machen so, wie wir es möchten. Wir kennen uns jetzt mittlerweile. Ja. Wir haben so ein bisschen abgesteckt, was wir mögen, was nicht. Was, also, was uns zu hart ist, wird natürlich dann nicht gemacht. Aber was wollt ihr auf keinen Fall machen? Also so extreme Hiebe, das möchten wir nicht. Keine Kliniksachen. Ja. Also ruhig einfach so ein bisschen harmloses Fesseln und ein bisschen betitscheln, das ist dann alles schon okay. Paar Klaps immer auf dem Po können nicht schaden. Das ist okay. Wir wollen es nicht ausatmen. Es ist eine schöne Stimmung. Tanja, tolle Geschichte. Ich beglückwünsche euch dazu, dass ihr da sowas Schönes gefunden habt. Ein schöner Zeitvertreib ist das. Ja. Und sicherlich auch eine Bereicherung, wenn man sich in einer Beziehung einig ist, dass man das möchte, ist das natürlich auch eine Bereicherung für die Beziehung. Ne? Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich so einen offenen Freund habe. Absolut, ja. Ich könnte ja auch sagen, um Gottes Willen. So, dann würdest du da stehen, du würdest es gerne machen und er will nicht und dann wären die Probleme da. Dann hätten wir auch irgendwie eine Vereinbarung treffen müssen. Ja. Aber ich finde es sehr schön, wenn man das miteinander teilen können und ich finde unbedingt. Auch viele Paare, die bei dir anrufen, ich habe deine Sendung schon seit Jahren jetzt verfolgt, ich finde, es ist viel zu viel Eifersucht in den Beziehungen. Das alles macht es sehr schwierig und auch sehr kompliziert. Ich danke für den Anruf und für die interessanten Schilderungen. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Freund. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Markus. Markus ist 31. Hallo Markus. Hallo? Ja. Markus. Hallo Domian. Ja, hallo Markus. Was ist denn dein Thema? Ja, ich habe jetzt gestern Abend so um 22 Uhr einen Freund tot aufgefunden. Gestern Abend um 22 Uhr, also jetzt gerade vergangenen Abend. Ja. Ein Freund tot aufgefunden. Erzähl mal, wo? In seiner eigenen Wohnung, weil ich habe jetzt zurzeit bei ihm mitgewohnt seit knapp 3 Monaten, weil ich meine eigene Wohnung verloren habe. Ja. Hat er mich bei sich aufgenommen, bis ich wieder eine neue Wohnung gefunden habe. Ich bin zur Arbeit, so um 19.20 Uhr bin ich zur Arbeit gegangen und bin so um 22 Uhr wieder da gewesen und da war er leider schon tot. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht, also... Wo lag er? Im Bett oder auf dem Boden oder... Er war auf dem Balkon draußen. Er hat nur Schlüpfer, T-Shirt angehabt und halt Bademantel drüber. Und saß auf dem... Sozusagen in der sogenannten Fötusstellung gelegen. Auf dem Balkon? Gekniet da sozusagen. Das heißt, es ist ja auch kalt heute Nacht. Ja, es ist sehr windig und kalt. Und war, als du ihn dann... gesehen hast, schon tot. Ja. Das muss doch ein ungeheuer Schock für dich gewesen sein. Du hast es doch wahrscheinlich gar nicht. Ich habe das bis jetzt noch nicht so richtig registriert. Mhm. Was hast du denn dann gemacht? Ich kann irgendwie nicht begreifen, dass er noch schon tot ist. Das ist ja nun ein paar Stunden gerade mal her. Du hast ihn dann gefunden auf dem Balkon und was ist dann weiter geschehen? Ja, ich habe ihn dann erstmal reingezogen, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, dass er tot ist. Mhm. Er hätte ja sein können, dass er nur bewusstlos ist. Ja, genau. Ja. Habe ihn reingezogen, erstmal in eine Stube. Und dann keine Regung von ihm und so. Und dann habe ich Krankenwagen halt angerufen. Mhm. Die haben ihn nochmal versucht, wieder zu beleben, aber war nichts mehr. Kam die Polizei dann auch? Ja, die wurde dann ja von einem Notarzt halt verständigt. Ja. Hat der Notarzt denn irgendeine Vermutung geäußert, woran er gestorben sein könnte? Nee, weil das können sie ja so nicht feststellen. Es ist ja äußerlich nichts zu sehen gewesen. Er wird wahrscheinlich obduziert jetzt. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich, um die Todesursache festzustellen. Genau. Wie alt ist dein Freund geworden, Markus? Er hatte am 24.8. Geburtstag, da ist er 46 geworden. Hatte er irgendeine Erkrankung, von der du wusstest? Ich weiß nur, er war manisch-depressiv. Mhm. Und das ist schon so seit seinem 23. Lebensjahr ungefähr. Hältst du eine Selbsttötung für möglich? Ne, Selbsttötung nicht, aber er hat eigentlich immer gesagt, er wird keine 50. Mhm. Vorher säuft er sich tot. Hat er viel getrunken? Ja, er hat, sag ich mal, viel getrunken. Er hat sonst immer so Bier getrunken, morgens nach dem Aufstehen eine Tasse Kaffee und dann gleich das erste Bier. Mhm. Bis abends halt eine Flasche nach der anderen. Konntest du denn an ihm, am Körper, irgendetwas bemerken, was dir aufgefallen ist? Irgendwas Ungewöhnliches? Nein, er hat jetzt nur die letzten Tage starken Husten gehabt. Mhm. Und halt. Ja, ich meinte jetzt auch, nachdem du ihn. Nachdem du ihn gefunden hattest vorhin. Der tote Körper, hast du an dem toten Körper irgendetwas bemerkt, was dir auffällig war? Nee, nur, dass seine Lippen eben blau angelaufen waren. Mhm. Ansonsten, das ist eigentlich ein Zeichen für Erstickungstod. Mhm. Hat die Polizei dich dann auch verhört? Ja, die haben halt nur normal gefragt, ne, wie ich ihn aufgefunden habe und so weiter, was ich beruflich mache und warum ich bei ihm wohne. Also du bist jetzt nicht im Verdacht, dass du ihn umgebracht hast? Nein, das nicht. Das war ganz klar alles. Hm. Wie nah war dein Verhältnis zu diesem Mann? Na, wie gesagt, wir waren eben gute Freunde nur. Sehr gute Freunde? Ja. Wie lange kanntet ihr euch? 4 Jahre. Ja. Da musst du ja eigentlich jetzt unter Schock noch stehen. Na, wenn man Schock benennen kann, ich weiß es nicht. Aber ich kann das irgendwie noch nicht verarbeiten oder verstehen. Natürlich, natürlich. Bist du jetzt in dieser Wohnung? Vor ungefähr 5 Wochen ist ein anderer Freund von mir verstorben. Mhm. Der war gerade 58. Mhm. Bist du jetzt gerade in der Wohnung? Nein, ich bin jetzt bei meiner Mutter. Ich ja. habe sie angerufen, dass sie mich abholt. Mhm. Weil meine Mutter wohnt, also ich wohne in Gifhorn. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, natürlich. Also vom Hören. Ich war noch nicht dort, aber natürlich. Mhm. Mhm. Also die Wohnung, wo mein Kumpel gewohnt hat, der Fred, das ist in Gifhorn direkt. Und meine Mutter wohnt außerhalb von Gifhorn auf dem Dorf. Das heißt Ettenbüttel. Also das Erschütternde ist ja daran, dass das dann so plötzlich geschehen ist und dass da jemand so aus dem Leben gerissen wurde und man ja jetzt völlig im Dunkeln tappt, was geschehen ist. Naja, wie gesagt, er hat die letzten Tage diesen starken Husten gehabt, weil er auch starker Raucher war. Mhm. Er hat so schwarzer Krauser geraucht, so 140 Gramm Dosen, wo er immer geholt hat. Da hat er 5 bis 6 Stück im Monat geraucht, ja. in den Dosen. Du hast so in der Wohnung auch nichts Auffälliges jetzt heute Abend entdeckt? Irgendwie, nein, dass er Tabletten vielleicht genommen hat oder gar nichts? Nur seine Psychopharmaka, die er sonst regelmäßig genommen hat. Bist du, es war dein Freund, bist du jetzt sehr traurig? Ja, natürlich bin ich traurig, ne? Wie gesagt, da ja erst vor 5 Wochen ein anderer guter Freund von mir verstorben ist, den ich schon seit 98 kannte, der ist 58 gerade mal geworden ist, am Herzinfarkt verstorben. Ja, ja. Du hast auch wahrscheinlich, so habe ich es gerade am Anfang gedeutet, auch nicht so ein einfaches Leben zurzeit. Ja, das ist richtig. Ich habe im Moment auch viele Probleme wegen Wohnung weg und so. Ne? Genau, das hast du so angedeutet gerade. Mhm. Wenn es einem selbst dann nicht so besonders geht und dann kriegt man auch noch so etwas mit, haut einen das ja völlig um. Ja. Markus, ich würde gerne mal, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Vielleicht können wir dir sogar noch ein bisschen helfen und dir mit etwas Rat und Tat zur Seite stehen, auch für die nächsten Tage. Mir tut es sehr leid, dass du deinen Freund so verloren hast, auf so bisher unerklärliche Weise. Und hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können. Dafür möchte ich dich bitten, aufzulegen und dann melden wir uns gleich nochmal. Mhm. Ja? Gut. Lieber Markus, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Gut, bis zum Jahr. Also nochmal nach dieser auch sehr traurigen Geschichte möchte ich euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen soll es um das ganze Gegenteil von Traurigkeit gehen, nämlich um Glück, um großes Glück. Morgen möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die großes Glück in ihrem Leben hatten oder vielleicht sogar mittendrin sind in einer Glücksphase, die eine Erbschaft gemacht haben, die vielleicht gesund geworden sind, obwohl niemand mehr das geglaubt hat, die einen vielleicht sehr nahen Verwandten nach Jahren oder Jahrzehnten wieder getroffen haben und. Ich weiß gar nicht, all die Beispiele zu nennen, weswegen man richtig groß glücklich sein kann. Großes Glück, das ist unser Thema morgen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die sagen, ja, ich bin wirklich richtig rundherum glücklich oder ich hatte wirklich ganz großes Glück durch diese und diese Angelegenheit. Also morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Eik. Stimmt das? Richtig. Eik. Hast du richtig ausgesprochen. So, gut. 32 Jahre alt. Ja. Eik, um was geht's? Und zwar, Domian, geht es bei mir darum, ich hatte, muss ich dir davor erzählen, ich hatte 2003 einen Verkehrsunfall, bin gegen einen 30-Tonner gelaufen. Gelaufen? Gelaufen. Ich komme normalerweise aus Magdeburg. Ja. Wollte auf die andere Straßenseite und wollte die Straßenbahn kriegen. Ja, und der fuhr. Und der fuhr, ja. Und du bist gegen den gelaufen? Richtig. Ja. Hat er dich überfahren? Ja, so heiß ich's. Mhm. Und lebe jetzt hier im Harz, in Darlingerode, in so einer Behinderteneinrichtung. Fahre aber selbstständig jetzt irgendwo hin. Also sprich, ich bin an keinen Rollstuhl, nichts gebunden. Und fahre, sage ich mal, bis Köln, bis Dortmund, alles kein Problem. Mit dem Zug? Ja. Ja. Bist du in dieser Behinderteneinrichtung aufgrund der Folgen des Unfalls? Richtig. Wie schwer warst du verletzt, als du von diesem Auto erfasst wurdest, von dem 30-Tonner? Du, ich war eigentlich, sage ich mal, ich war schon verletzt. Aber ich konnte mich eigentlich selbstständig noch bewegen. Aber es war dennoch eine schwere Verletzung. Ja. Welche Verletzung war das? Was für eine Verletzung war das? Das war im Rückenmark. Ah ja. Und du warst vorher ein absolut gesunder Mann. Richtig. Ja, und du bist jetzt an einen Rollstuhl gebunden? Nein, auch nicht. Nicht mehr? Nein, ich laufe jetzt schon wieder selbstständig, alles drum und dran. Wann war der Unfall nochmal? 2003, ja, ist ja schon eine ganze Weile her. Richtig. Wie lange hast du denn damals im Krankenhaus verbracht? 7 Monate. Oh ja. Das Koma. 7 Monate Koma? Ja. Ja, das sagt uns ja schon, wie schlimm es war. Mhm. Ja, richtig. Allerdings. Davon weiß ich heutzutage schon gar nichts mehr. Mhm. Eik, was ist denn der Grund deines Anrufes bei mir? Der Grund deines Anrufes ist, wie ich hier, weil ich ja nun selbstständig überall hinfahre, wie ich hier nur aus dieser Behinderteneinrichtung wieder rauskomme. Ja, aber du machst doch schon deine Ausflüge alleine, so hast du es mir gerade erklärt. Ja, ja. Mache ich schon. Möchtest du denn ganz aus dieser Behinderteneinrichtung raus? Ja, gerne. Ach so. Das heißt, du möchtest wieder ein eigenständiges Leben in einer eigenen Wohnung führen? Richtig. Wäre das denn möglich? Würdest du das schaffen? Also ich denke mal, so wie es jetzt momentan ist, auf jeden Fall. Ja. Also du könntest so einen kleinen Haushalt schon schmeißen, einkaufen, sauber machen und sowas? Ja, das könnte ich auf jeden Fall schmeißen. Ja. Wie sieht das denn finanziell bei dir aus? Na, das Problem ist an der Sache, wir kriegen hier in dieser Einrichtung momentan bloß 85 Euro. Ja, und wenn du da jetzt rausgehen würdest? Weiß ich momentan nicht, was ich vom Sozialamt bekommen würde, weil ich wäre momentan über das Sozialamt. Achso, das heißt, du hast dich noch nicht erkundigt da, wie das so ist? Nein. Warum möchtest du nicht in dieser Einrichtung bleiben? Kann ich dir ganz genau sagen. Hm? Weil man mir irgendwelche Vorschriften macht und irgendwelche Regeln setzt und das möchte ich nicht. Verstehe, du wirst ein eigenständiger Herr sein. Richtig. Ja. Hast du da ein eigenes Zimmer oder mit jemandem zusammen ein Zimmer? Nein, ich habe ein eigenes Zimmer. Eigenes Zimmer, aber musst dich halt den Regeln unterwerfen in so einer Einrichtung. Richtig. Mhm. Hast du denn mit irgendjemandem, einem Betreuer oder wer dafür zuständig ist, mal über diesen Wunsch schon gesprochen? Du, das habe ich schon mit mehreren Leuten hier besprochen. Ja. Das habe ich auch mit meinem Betreuer schon besprochen und alles. Und der meinte, na gut, wenn es denn so möglich wäre, dann eben erst in 1-2 Jahren. Aha. Wärst du denn bereit, so lange zu warten? Nee, das möchte ich halt nicht, darum ja. Verstehe. Warum denn erst in 1-2 Jahren? Hat der dir das erklärt? Ja, das verstehe ich aber eben gerade nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich fahre selbstständig bis Köln, bis Dortmund, bis Sonsenruhe mit dem Zug und mache alles. Verstehe. Also man lässt dich durchaus alleine diese weiten Reisen machen und das kannst du alles managen auch und kommst wieder zurück und alles ist eigentlich ganz normal. Richtig. Und insofern sagst du, wenn ich das kann, dann kann ich auch eine eigene kleine Wohnung haben und bin mein eigener Herr und fühle mich wohler. Ja. Ja, kann ich verstehen. Das ist wohl wahr. Kann ich verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso denken wie du. Das ist gut. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, da brauchst du wahrscheinlich nun einen tatkräftigen Menschen, der dir da so ein bisschen hilft, das zu organisieren. Auch diese ganzen finanziellen Sachen, Sozialamt, wie das Kohle kriegst und so weiter. Ist alleine wahrscheinlich schwer zu bewerkstelligen. Das denke ich mal auch. Ja. Weil ich weiß ja momentan noch nicht mal, was ich momentan im Monat auf Deutsch gesagt bekommen würde. Ja. Was hast du denn eigentlich vor deinem Unfall gemacht? Vor meinem Unfall? Hm? Da war ich Arbeiter in einer Gaststätte. Ach so. Und hast du noch. Sprich, keiner. Hast du noch Familie? Ja, ich hab noch einen Vater. Einen Vater. Und wie ist das Verhältnis zu deinem Vater? Oh. Seitdem ich hier bin, wieder sehr gut. Könnte dein Vater dir denn nicht helfen, das zu organisieren, die ganze Sache? Na, das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Na, guck mal. Und weitere Ideen werden wir jetzt gleich mal im Hintergrund entwickeln, lieber Eik. Meine Sendung ist gleich vorbei. Vielleicht können wir dir noch ein paar gute Tipps an die Hand geben, damit du endlich dann deine eigene Wohnung kriegst. Ja? Ja, das wäre auf jeden Fall eine super Idee. Ja, darum habe ich mich ja schon oft bei dir hier beworben. Würde mich freuen, wenn wir das schaffen können. Dann möchte ich dich aber bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir, Eik, und toi, toi, toi für die Wohnungssuche. Jürgen, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen und morgen heißt unser Thema Großes Glück, möchte mit Leuten reden, die sagen, ich hatte ganz großes Glück in meinem Leben oder ich bin gerade in einer Glücksphase und alles ist super. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eins Fest.